Hey Clarissa, hast du Lust auf eine Runde Wurst versenken? Oh mein Gott! Wurst versenken? Die Kacke ist, ich bin etwas aus der Übung. Ich weiß, ich greif an. Wen wolltest du ficken, du Furze, weg! Bitte puschel, tu mir den Fall in dein Maul! Ey, du kleine Furze! Komm, Freddy, Bus bauen. Ich dachte, du brauchst mich heute nicht mehr. Jetzt quatsch nicht doof rum. Ich hab gesagt, Wurst bauen. Aber plötzlich. Mach schon! Auf die Knie, du Hund! Scheiße. Schicken die mich an den Pfand.